Mami, die Geschichte, die du uns versprochen hast, wenn wir ins Bett gehen. Setzt euch, meine Schätze. Also, es war einmal ein Junge, der hieß... Peter. Und Peter war schrecklich tapfer. So tapfer, dass er Tiger Lily und die Wendy-Dame gegen die Piraten verteidigt hat. Das war auf dem schrecklichen Felsen in der Lagune der Meermädchen. Und als er nicht mehr schwimmen und nicht mehr fliegen konnte, da sagte er todesmutig zu sich selbst: Sterben wird ein furchtbar großes Abenteuer sein. Ein furchtbar großes Abenteuer. Wir kennen die Geschichte jetzt schon auswendig, Mutter. Wie er sich aus Mies Hut und einem Baumstamm ein Floß bastelt und zurückfährt. Und wir... Gut, meine Lieben, dann wird es wohl Zeit für eine ganz neue Geschichte. Ja! Sie handelt von der einsamen Prinzessin Wendy. Es war einmal, es war einmal. Am Ende der Zeit und der uralten Sterne, umgeben von tosendem Stein, darin ganz allein liebt ein Kind. Die Prinzessin Wendy, wenn ihr Ritter kennt die, so mutig sind sie zu befreien. So sagt es, welch Kämpfer wohl Not und Wucht ist. Prinz Patrick machte sich auf den Weg, der lang und beschwerlich war, denn immerhin lag die hohe Festung jenseits von Zeit und Raum. Wie sollte er diese schreckliche Entfernung überwinden? Ritter Patrick? Was? Ritter Patrick, also bläst aus seiner Wunderflöte und siehe da, das steinerne Schloss erbebt in seinen Grundfesten, reißt sich los von der Erde und fliegt. Langsam, aber mächtig. Mächtig bescheuert. Fliegt es also nach Nimmerland hin, wo es... Prinz Patrick? Bitte ja? Das wäre zu einfach, wenn alle Ritter einfach nur auf ihrer Flöte blasen... Zauberflöte? Auf ihrer Zauberflöte blasen müssten, um verwunschene Wendy-Damen zu erretten, dann wäre das Wendy-Retten überhaupt keine rühmliche Aufgabe mehr. Findest du nicht? Naja... Patrick, wie schnell kannst du rennen? So schnell wie der Wind natürlich. Dann läufst du los und läufst so schnell, dass du zu einer früheren Zeit ankommst, als du losgelaufen bist, sodass die Zeit an Bedeutung verliert. Und du, die unüberbrückbare Ferne, zu ein Licht verschwinden lässt. Ja! Ja! Ihr seid würdige Ritter. Nicht nur stark, sondern auch sehr, sehr listig. Das ist sicher die beste Lösung. So kam Patrick der Große, an bei der Festung, jenseits der Meere machte er seinen Namen. Doch es kam hinein auch mit Macht und Geld. Nicht dieser Sterne, staubig, ihre Sehnsucht, so glaub ich, ist nur ein verzauberter Tanz mit dir. Ihr Blick geht ganz mit zur Tür. Wer kommt zu mir? Meine Lieben, wie kann Maxi zur Festung gelangen? Er könnte doch einen langen, langen Brief schreiben. So einen Brief. Rückwärts, er schreibt ihn rückwärts. Und während er schreibt, gehen auch die Zeiger der Uhr rückwärts. Und wenn er mit dem Brief fertig ist, da ist die Zeit erst an ihrem Anfang. Und Maxi braucht sich nur noch in seinen riesigen, ellenlangen Brief zu setzen. Den muss er natürlich vorher zu einem riesigen, ellenlangen Schiff folgen. Und mit dem Schiff aus Papier fährt er über das tiefe, tosende Meer und kommt bei der Festung aus Stein an. Und er kann hier den Brief auch noch vorlesen. Ein Gedicht, aber rückwärts? Maxi? Trudel drüll, traddel, braddel, trimbel, drabbel, brabbel. Ihr seid wirklich klug, meine Lieben. Peter? Möchtest du nicht zu uns kommen? Nein. Nun gut, das ist sicher die beste Lösung. So kam Maxi der Große, an bei der Festung. Jenseits der Meere machte er seinen Namen. Doch es kam hinein, auch mit Macht und Geld. Dieser Held. Am Ende der Zeit, unter uralten Sternen, umgeben von tosendem Meer, Festung aus Stein. Nimmer, nimmer, nimmer.